Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Banküberfall. Erster Teil. Eine trübe Wintersonne schien durch das schmutzige Fenster meines Büros und erinnerte mich daran, dass ich es noch immer nicht so weit gebracht hatte, die kalten Wintermonate in der Karibik zu verbringen. Dafür erhielt ich mit der Post gut gemeinte Werbeprospekte für Rheuma-Unterwäsche. Der erste wirkliche Lichtblick des mühsam begonnenen Tages war meine neue Klientin. Sie setzte sich grazil und hielt mir eine goldene Uhr unter die Nase. Mein Name ist Rüger. Suchen Sie auch Mörder? Und wie. Unterm Sofa, im Supermarkt und auf der Toilette. Nur in meinen Schreibtischschubladen suche ich nie nach Mördern, weil da nur unbezahlte Rechnungen drin liegen. Die Uhr ist gut 4.000 wert. Vermutlich stammt sie von einer italienischen Autobahnraststätte. Mit 4.000 Lira kann sie unsereins nicht mal zu Tode saufen. Die Uhr ist echt, mit Garantie. Der Mann, der sie mir geschenkt hat, hatte Stil. Stil und eine Menge Geld. Dann ist das vermutlich kein Einzelstück. Hat er Ihnen passend zu jedem Kleid eine neue gekauft? Der Mann ist tot. Er wurde erschossen. Bedauerlich. Wo und wie geschah es? Er war Filialleiter in der Bank, in der ich auch arbeite. Es war ein Überfall. Es ging alles ganz schnell. Der Täter kam herein, schaute sich um und verlangte nach Geld. Und erschoss Martin. Gibt es in Ihrer Bank keine Trennscheiben? Doch, aber Martin stand am Eingang und verteilte Äpfel. Wissen Sie, unsere weiblichen Kunden waren richtig begeistert von ihm. Martin sah hervorragend aus. Er hätte auch als Dressman reich werden können, aber das wollte er nicht. Er hatte Stil. Sonst hätte ich ihn auch nicht geliebt. Ich liebe nur stilvolle Dinge. Was schauen Sie mich so an? Mein Stil ist zwar unkonventionell, dafür aber garantiert waschecht. Eine Kosmetikerin könnte aus Ihnen zwar keine Schönheit machen, aber es würde Ihnen danach vieles leichter fallen im Leben. Glauben Sie mir. Ich dachte immer, Schönheit kommt von innen heraus. Dann befindet sich Ihr Innenleben aber in einem erbärmlichen Zustand. Jetzt reicht es aber! Kaufen Sie sich einen geschniegelten Lackaffen in der Drogerie und verschwinden Sie aus meinem Büro! Sie sind nicht an der Uhr interessiert? Schade. Sie ist nämlich mindestens 4.000 wert. Es könnte aber auch doppelt so viel sein. Sie wühlte in ihrer Tasche und bald darauf erblickte eine zweite, glitzernde Uhr das düstere Licht des Tages. Gebärfreudig, wie ihre Tasche war, rechnete ich mit weiteren Überraschungen und verzichtete deshalb darauf, Frau Rüger aus meinem kleinen Büro zu schmeißen. Stattdessen nahm ich den Fall an und freute mich an der Qualitätsarbeit einheimischer Uhrmacher. Die Polizei glaubt, dass es ein normaler Überfall war. Aber weshalb sollte er Martin erschießen? Und da ist noch die Sache mit dem Zettel. Der Bankräuber hielt uns einen Zettel hin, auf dem stand, das ist ein Überfall. Das ist doch seltsam. Er wollte wohl auf Nummer sicher gehen, damit niemand seine Stimme identifizieren konnte. Genau. Und weshalb sollte er das tun? Das macht doch nur Sinn, wenn er genau gewusst hat, dass jemand in der Bank arbeitet, der seine Stimme wiedererkennen würde. Wurde der Überfall auf Video aufgenommen? Nein, die Kamera war während des Überfalls auf mich gerichtet. Interessant. Hat sich die Kamera in Sie verliebt? Martin wollte das so. Er wollte mich beobachten, wenn er hinten im Büro saß. Er sagte, er würde es keine Stunde ohne meinen Anblick aushalten. Ein Passfoto hätte für diesen Zweck genügt. Nein, nein. Martin war ein richtiger Augenmensch. Bewegungen faszinierten ihn. Er sagte, die Art, wie ich mich vom Bankschalter wegdrehte, hätte ihn rasend gemacht. Tja, seltsam ist die Libido. Überführen Sie den Mörder. Er heißt König. Woher wissen Sie das? Hat er beim Überfall eine Quittung unterschrieben? König war bei der Bank angestellt. Martin musste ihn entlassen. König soff und pöbelte die Kunden an. Er hatte einen Grund, Martin zu hassen. Und er hat ihm gedroht. Ich war dabei, ich habe es gehört. Es war an der Zeit, den Fall von hinten hier aufzurollen, was so viel bedeutete, wie einem gewissen Polizisten die spärlichen Informationen zu entlocken, die sich in seinem Kopf zwischen all den Löchern angesammelt hatten. Üble Sache, Maloney. Schoss wild um sich. Das war einer dieser ganz brutalen Täter. Daran sind diese Filme schuld. Schwarzenegger und Konsorten ballern wild um sich und am Ende geht man aus dem Kino und nicht mal das Popcorn ist tot. Es gibt Hinweise darauf, dass der Täter das Opfer bewusst umbrachte. Ach, wissen Sie, Zeugen, Maloney, taugen nicht viel. Unter Stress kriegt man nichts mit. Soll ich Ihnen mal meine Dienstwaffe an die Schläfe halten, während Sie im Fernsehen Glücksrad schauen? Wetten, dass Ihnen nicht mal der dümmste Begriff einfällt. Der Bankräuber ist ein Profi, einer, der sich den Weg freischießt. Hollywood, Maloney, alles Hollywood. Ich persönlich mag ja mehr diese alten Filme, das Rauschen der Wälder oder Wenn der Herr Berg ruft. Ja. Aber ganz besonders mag ich diese Heimatfilme. Ach so, die, bei denen unterm Dirndl gejodelt wird. Marika Röck und Louis der Trinker, das waren noch Zeiten, Maloney. Er wühlte weiter in seinen erbärmlichen Erinnerungen und erzählte mir die abstruse Geschichte eines Filmes, der vermutlich wegen seines schwachsinnigen Inhalts zum Kultfilm aller Polizisten geworden war. Wenig später stand ich in einer winzigen Wohnung Herrn König gegenüber. Er roch nach süßem Wein und starken Zigaretten. Natürlich hasste ich diesen Schnösel, hat mich einfach auf die Straße gesetzt. 30 Jahre habe ich bei der Bank gearbeitet. Eines Tages kam er zu mir und sagte, König, sagt er, Sie haben ein Alkoholproblem. Nein, sagte ich habe kein Problem. Sie haben ein Problem. Ich saufe problemlos. Am nächsten Tag hatte ich die Kündigung, dabei war das bloß ein Scherz. Darf man denn keine Scherze mehr machen? Sind wir so weit gesunken, dass nur noch humorlose Idioten Karriere machen können? Hä? Zum Kotzen ist das! Warten Sie noch einen Moment, ich bin frisch geduscht und mein anderer Mantel in der Reinigung. Ich weiß schon, dass mir dieses Flittchen einen Mord anhängen will. Sie hat mich angerufen, diese Rüger. Das ist ein Biest. Gut. Ich hab sie einmal angebrüllt, richtig wütend war ich, weil sie mich rumkommandierte, seit ihr Liebhaber Filialleiter geworden war. Jetzt will sie aus mir einen Mörder machen, aber die Polizei glaubt ihr nicht. Arbeiten Sie etwa für dieses Biest? Haben Sie für die Tatzeit ein Alibi? Nein, kein Alibi. Ich war betrunken. Ich bin immer betrunken. Aber an jenem Tag war ich richtig betrunken, Sie verstehen. Lag hier in der Wohnung herum. Als es am Abend im Fernsehen kam, da staunte ich. Wissen Sie, ich bin ein Feigling, war schon immer ein Feigling. Sonst hätte ich denen in all den Jahren meine Meinung gesagt. Die wollen nur noch gut funktionierende Maßanzüge in der Chefetage. Persönlichkeit ist nicht mehr gefragt. Kein Wunder, dass unsere Wirtschaft zusammenbricht. Diese Idioten taugen nichts. Die werden doch schon befördert, wenn es ihnen gelingt, die Krawatte einwandfrei zu binden. Wer könnte sonst ein Motiv haben, den Filialleiter zu ermorden? Na, wer wohl? Unzählige Leute. Der Filialleiter war scharf auf alles, was unter 20 war. Der hat sich doch nur an die Rüger herangemacht, weil er eigentlich auf deren Schwester steht. Ist überall bekannt, dass der Filialleiter auf Teenager stand? Die Ferien, verbrachte er immer in Südostasien. Warum wohl? Hä? Wenn Sie nach einem Motiv suchen, dann fragen Sie die Rüger, ob es ihr nichts ausgemacht hat, dass der Schweinehund auch noch mit ihrer kleinen Schwester anbändelte. König redete sich seinen angestauten Frust vom Leib, ohne dass ich mich groß zur Wehr setzen konnte. Ich notierte mir einige Namen, die König wie Rülpser ausstieß. Danach ging ich zurück in mein Büro und gönnte mir eine Stunde Schlaf. Die haarsträubenden Fälle des... Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Banküberfall. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Frau Rüger wurde Zeugin, wie bei einem Banküberfall auf die Filiale, in der sie arbeitet, ihr Freund und Chef erschossen wird. Die Polizei glaubt an einen normalen Banküberfall, doch Frau Rüger bittet Maloney, in eine andere Richtung zu ermitteln. Sie vermutet, dass ein ehemaliger Bankangestellter, der von ihrem Freund entlassen worden war, aus Rache den Überfall inszenierte und einen kaltblütigen Mord beging. Der Verdächtige, Herr König, weist seinerseits darauf hin, dass auch Maloneys Klientin durchaus ein Motiv für den Mord hatte. Meine Klientin saß auf einem teuren Sofa und paffte einen Joint. Mir bot sie auch einen Zug an. Ich schüttelte den Kopf und wunderte mich über eine seltsame Pflanze, die neben dem Sofa stand. frisst alles, was herumfliegt. Ganz praktisch. Zudem auch ökologisch einwandfrei. Ist echt stark, die Pflanze. Wenn Sie Ihre Finger lange genug hineinhalten, lösen Sie sich in einen Brei auf. Möchten Sie es einmal versuchen? Nein, danke. Ich bin ein altmodischer Mensch. Mein Telefon hat noch eine Wählscheibe. Da bin ich ohne Finger aufgeschmissen. Ich mag diese exotischen Pflanzen. Sehen Sie die Kleine am Fenster? Es genügt, ein Blatt abzulecken, um sich eine tödliche Vergiftung zu holen. Beeindruckend. Ich habe gehört, dass Sie eine kleine Schwester haben und dass Ihr toter Freund ein Auge auf Sie geworfen hatte. Ein Auge ist gut. Verschlungen hat er sie. Ich sagte Ihnen doch schon, dass er ein Augenmensch war. Er liebte es, die Bewegungen von Teenagern und Kindern anzuschauen. Mehr nicht. Das hatte nichts mit Sex zu tun. Das sagt der Michael mit dem Affen auch immer. Martin war nicht so. Er hat auch nicht gesungen. Er war unmusikalisch. Er sah die Welt, er hörte sie nicht. Und er betastete sie auch nicht. Mit einer Ausnahme. Mich hat er geliebt. Nicht nur mit den Augen. Ehe sie mir eine detaillierte Schilderung ihres Liebeslebens geben konnte, versank sie langsam im Sofa und dämmerte in ihrem Rausch dahin. Sie erzählte nette Geschichten von blühenden Wiesen und bauschigen Wölkchen und erinnerte mich an all die bekifften Leute, die einst nach Indien pilgerten, um sich selber zu begegnen. Im Polizeipräsidium war vom Geist von einst nicht viel zu verspüren. Der Polizist sah so aus, als wäre er bereits mit einem Stirnrunzeln geboren worden. Es liegt tatsächlich eine Anzeige gegen den Mann vor. Verführung einer minderwertigen, jährigen. Das Mädchen hat einen Selbstmordversuch gemacht, weigerte sich aber, gegen den Mann auszusagen. Wer hat die Anzeige aufgegeben? Die Tante des Mädchens. Die Frau arbeitet als Gemeindeschwester. Ich glaube kaum, dass sie Banken überfällt und Leute erschießt. Sie hatte immerhin ein Motiv. Ach, hören Sie doch auf, Maloney. Wenn Sie unbedingt nach einem Motiv suchen wollen, dann suchen Sie am richtigen Ort. Ich sage nur eines. Otto. Ja, ich meine Lotto. Da soll mal einer daraus schlau werden. Fast jedes Wochenende gibt es Riesengewinne. In England hat kürzlich jemand 10 Millionen gewonnen. Pfund! Ist doch klar, dass das zu Neid und Habgier führt. Bin sicher, dass die Zahl der Banküberfälle gestiegen ist, seit in diesem Land Lotto gespielt wird. Die Leute sollten ihr Geld für gescheitere Dinge ausgeben. Rätselhefte zum Beispiel. Da wird man klug und die Zeit vergeht. Der Kreuzworträtsel löst, überfällt keine Banken. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass Kreuzworträtsel lösende Polizisten vermutlich auch keine Fälle aufklären. Ehe er mir seine gesammelten Hefte an den Kopf schmeißen konnte, verließ ich das Präsidium und besuchte jene Frau, die den Filialleiter angezeigt hatte. Möchten Sie etwas essen? Nein, danke. Ich habe gelernt, schon beim Zusehen satt zu werden. Bewundernswert. Ich brauche täglich Schokolade. Es muss einfach sein, Figur hin oder her. Und zudem stehen mir die Rundungen. Finden Sie nicht? Ihre Rundungen in Ehren? Ich bin eigentlich mehr wegen Ihrer Anzeige hier. Ah, Sie möchten ein Zimmer bei mir mieten? Das ist aber schön. 500 Franken mit Seesicht und Küchenmitbenutzung. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich abends gerne eine Zigarre rauche. Nicht diese Anzeige, die Strafanzeige interessiert mich. Ich habe nichts getan. Weshalb möchten Sie mich anzeigen? Sie haben den Filialleiter einer Bank angezeigt. Allerdings. Er hat meine Nichte beinahe in den Tod getrieben. Sie hat sich in ihn verliebt. Und er hat sie missbraucht, seelisch, vielleicht auch körperlich. Wer weiß das schon? Auf alle Fälle war er ein Scheusal. Aha, und deshalb haben Sie ihn umgebracht. Nein, ich bin gegen die Todesstrafe, trotz allem. Es gibt andere Methoden, mit denen man einen solchen Mann strafen kann. Sie nahm ein Messer in die Hand und lächelte. Die Frau hatte eine imposante Statur. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ihr voluminöser Körper beim Banküberfall getarnt werden konnte. Trotzdem fragte ich sie nach ihrem Alibi. Ein Alibi? Ich brauche kein Alibi. Bin doch hier nicht im Film. Aber in einem Hörspiel, und da braucht man immer ein Alibi. Ah, wenn Sie meinen. Ich war mit Herrn König zusammen. Der versoffene Kerl, der vom Filialleiter geschasst worden war? König ist ein sensibler Mann. Zudem trinkt er nicht übermäßig viel. Mein verstorbener Mann war ein Säufer. König dagegen ist ein Trinker. Na, schlimm genug, ich weiß. Aber haben wir nicht alle unsere Schwächen? Sie drehte das Messer langsam auf ihre Handfläche. Ich machte mich schleunigst aus dem Staub. Vielleicht hatte meine Klientin doch recht gehabt. Und der entlassene Herr König spielte in dem komplizierten Spiel nicht nur den König, sondern auch die Dame, um den gehassten Filialleiter endgültig matt zu setzen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Banküberfall, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Banküberfall, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Rührgers Chef und Geliebter wurde bei einem Banküberfall erschossen. Während die Polizei von einem normalen Überfall ausgeht, vermutet Maloneys Klientin, dass ihr Freund das Opfer eines Racheaktes wurde. Tatsächlich finden sich zwei Personen, die ein Motiv für den Mord gehabt hätten. Herr König, der vom Ermordeten entlassen worden war, und Frau Dürr, deren jugendliche Nichte vom Filialleiter verführt worden war. Ich ließ die beiden Verdächtigen zu mir kommen. Herr König trank meinen Whisky weg, während Frau Dürr sich an einer Tafel Schokolade schadlos hielt, deren Verfallsdatum auch schon ein paar Jahre zurücklag. Als meine Lebensmittelvorräte geplündert waren, stellte ich die beiden zur Rede. Gut, ich gebe es zu, ich wollte diesen Kerl umbringen. Das stimmt nicht. Ich wollte ihn nur entmannen. Aber ich wollte ihn töten. Er hat meine Ehre verletzt. Stundenlang stand ich vor der Bankfiliale, das Messer in meiner Handtasche. Stundenlang stand ich vor der Bankfiliale, die Waffe in meiner Jackentasche. Sehr gut. Und dann geschah es. Ja, es war wunderbar. Der schönste Tag in meinem Leben. Sie gingen hinein und erschossen den Filialleiter. Nein, wir begegneten uns und verliebten uns. Ein Wunder. Nie habe ich daran geglaubt. Späte Liebe nennt man so etwas wohl. Der zweite Frühling mit den dritten Zähnen. Sie haben den Mann nicht erschossen. Nein, die Liebe war stärker. Wir sagten uns, dass dieser Schweinehund irgendwann seine gerechte Strafe erhalten wird. Das Schicksal hat zugeschlagen. Wer auch immer dieser Bankräuber war, er hat den richtigen Mann erschossen. Wir werden heiraten. Schon bald. Und danach mache ich eine Entziehungskur. Ich auch. Du den Alkohol und ich die Schokolade. Die beiden turtelten sich aus meinem Büro. Ich erhielt einen Anruf aus dem Polizeipräsidium. Meine Klientin war entführt worden. Manchmal bleibt einem nichts erspart. Ich willigte widerwillig ein, mich dem Polizisten anzuschließen, der angeblich genau wusste, wo meine Klientin gefangen gehalten wurde. Es war eine Neubauwohnung. Zweiter Stock. Seltsame Entführung. Frau Rührger hat uns via Mobiltelefon angerufen. Der Entführer ist entweder ein Idiot oder ein Gentleman, vielleicht auch beides. Und wie kommen wir in die Wohnung? Ich wollte zuerst ein Sprengkommando kommen lassen, aber in der Parterre-Wohnung wurde eine ältere Frau zusammen mit ihrer gebrechlichen Katze. Entschlossen wir uns, einen Nachschlüssel anfertigen zu lassen. Der Schlüssel müsste demnächst eintreffen. Einer unserer Kollegen, der einen Pfeilkurs besucht hat, liegt krank im Bett. Der andere Kollege, der für so etwas zuständig ist, kennt sich nur im Laubsägen aus. Er behauptet aber, dass er jeden Schlüssel sägen könne. Es dauert einfach eine Weile. Zum Glück werden Polizisten heutzutage ganzheitlich angestellt. Ein Kollege, der gerne näht, ist für die Leichensäcke zuständig. Das ist wieder Frau Rührger. Früher hatten die Opfer einer Entführung noch Geduld. Heute haben sie ein Mobiltelefon. Ich weiß nicht, was besser ist, Maloney. Er ließ es weiter klingeln. Eine Stunde später erschien der Kollege mit den Laubsägearbeiten. Es waren 30 Schlüssel, von denen der 23. schließlich passte. Meine Klientin fauchte den Polizisten an und dieser fauchte zurück. Ein Skandal ist das. Ich hätte verhungern können. Bezahle ich für so eine Polizei Steuern? Da kann man genauso gut ein paar Rentner anstellen. Die werden auch nicht langsamer. Ich muss doch sehr bitten, Frau Rührger. Die Polizei hat soeben ihr Leben gerettet. Ich glaube kaum, dass irgendein Rentner in dieser Stadt Ähnliches von sich behaupten kann. Wir hätten natürlich ihr gröberes Geschütz auffahren können. Ich glaube aber kaum, dass sie das unverletzt überstanden hätten. Vermutlich hätte auch ihr Mobiltelefon ein paar Kratzer abbekommen. Wer hat sie entführt und weshalb? Ein Verrückter. Er sagt, dass er mich liebt und mit mir abhauen möchte. Er redet so seltsam. Und er hat einen Schnurrbart. Ich hasse Männer mit Schnurrbart. Sind doch alle in der Pubertät stecken geblieben. Jungs tragen Schnurrbärte, um älter zu wirken, das ist okay. Aber alte Männer mit Schnurrbart sind wie alte Frauen mit zu viel Schminke. Wie heißt der Entführer und was hat er für eine AV-Nummer? Woher soll ich das wissen? Er hat sich mir nicht vorgestellt, er hat mich verschleppt. Aber in 10 Minuten kommt er und holt mich ab. Habe als Mädchen manchmal davon geträumt, von einem Ritter entführt zu werden. Und jetzt kommt dieser unrasierte Kerl. Ekelhaft. Das Leben ist das Gegenteil von romantisch. Immerhin war die Polizei so ritterlich, sie zu befreien. Aber daran denkt wieder niemand. In all den Filmen fallen die jungen Damen ihren Rettern um den Hals. Dann lasse ich mich lieber entführen. Den Idioten kann ich dazu bringen, dass er sich rasiert. Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Der Polizist wandte sich gekränkt ab. Wenig später öffnete sich die Tür und der Entführer erschien. Der Polizist und ich warteten im Nebenraum und hörten zu, was der Entführer uns allen zu sagen hatte. Huhu, ich bin wieder da, Liebling. So, soweit. Wir fliegen in die Dominikanische Republik. Ich habe uns ein super günstiges Sonderangebot organisiert. Nur du und ich und 200 andere. Ach, es wird wunderschön. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich bleibe hier. Ich habe einen empfindlichen Hauttyp. Sonne schadet meiner Haut. Ich gehe nie in die Ferien. Ich hasse braungebrannte Menschen. Ich liebe deine zarte, weiße Haut. Verwundert habe ich sie seit Monaten. Dieser Kerl hatte gar kein Recht, dir deine Unschuld zu rauben. Von wem sprechen Sie? Na, dieser Heini auf der Bank. Er war unwürdig für dich. Ich musste ihn bestrafen. Sie waren das? Sie sind verhaftet, ob mit oder ohne Schnurrbart. Wer sind Sie überhaupt? Sind Sie der Hausmeister? Ich bin das Gesetz und ich sein Untermieter. Und ich bezahle die Miete. Das soll noch einer verstehen. Er verstand es nicht und wurde abgeführt. Das Geld, das er bei dem Banküberfall erbeutet hatte, legte der Mann in Aktien einer Firma an, die 3 Tage später Konkurs anmeldete. Das hinderte ihn nicht daran, seine Angebetete zu entführen. Die Uhr, die sie mir als Honorar zurückließ, erwies sich als nur schwer absetzbar. Ein Händler bot mir einen Tausender dafür. Ich akzeptierte und fuhr einige Tage in den Süden. Trübe Gedanken und ebensolche Wolken begleiteten mich. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Banküberfall, 3. und letzter Teil.